wissen wir doch, dass wir, wenn unsere irdische Zeltwohnung aufgelöst wird, einen Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ewig im Himmel. Darum seufzen wir im Verlangen, mit unserer Behausung vom Himmel überkleidet zu werden, werden wir doch nicht bloß erfunden werden, wenn wir sie anziehen. Wir seufzen nämlich dieweil wir im Zelte sind, es drückt auf uns, dass wir nicht erst entkleidet, sondern lieber überkleidet werden möchten, auf dass das Sterbliche verschlungen würde vom Leben. Denn dazu hat uns bereitet Gott, derselbe, der uns das Unterpfand des Geistes verliehen hat. Getrost daher allezeit bei dem Bewusstsein der Heimat des Herrn, die wir entbehren, solange wir unsere Heimat im Leibe haben, denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen, getrost sind wir doch und unser Sinn geht darauf, die Heimat im Leibe zu vertauschen mit der Heimat bei dem Herrn. Darum setzen wir auch alles daran, ihm zu gefallen, draußen wie daheim, müssen wir doch alle offenbar werden vor dem Richtstuhl des Christus, damit jeder sein Teil von Leibesleben hier abbekomme, wo seine Taten hingingen, es sei gut oder böse. So also mit der Furcht des Herrn vertraut, suchen wir Menschen zu gewinnen, bei Gott aber sind wir wohl gekannt, doch hoffe ich auch in euren Gewissen erkannt zu sein. Es ist nicht an dem, dass wir wieder uns selbst bei euch empfehlen, sondern euch geben wir Gelegenheit zum Ruhmeszeugnis für uns, nämlich denen gegenüber, die sich mit ihrem Auftreten rühmen und nichts im Herzen haben. Sind wir von Sinnen gekommen, so ist es für Gott, sind wir bei Sinnen, so sind wir's für euch. Denn unser Wahn ist die Liebe Christus, mit dem Schlusse, einer ist für alle gestorben, also sind sie alle gestorben, für alle gestorben ist er, auf dass die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. So kennen wir von jetzt an niemand mehr nach dem Fleisch. Haben wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt, davon wissen wir jetzt nichts mehr. Darum, wo einer in Christus ist, das ist neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Alles aber kommt von Gott, der uns mit sich versöhnt hat durch Christus und hat uns das Amt der Versöhnung gegeben. Ja, so ist es, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich selber versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnet und unter uns aufrichtete das Wort von der Versöhnung. Für Christus also werben wir, als ob Gott bäte durch uns. Wir bitten für Christus, lasset euch versöhnen mit Gott. Den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden Gerechtigkeit Gottes in ihm.